Hallo, na, da ist das schon wieder Freitag. Und zwar der 18. September im Jahr 2020. Jo, die Wochenzusammenfassung für diese Woche steht an. Und ja, wie soll ich jetzt sagen? Das bleibt ein tückisches und unberechenbares Ding. Also, ist einfach so. Muss ich mich darauf einstellen, dass in den 4 Wochen, wo das volle Programm läuft, ich quasi nichts so wirklich vorher sagen kann, wie, wann, was irgendwie wird. Letztes Wochenende hat es mich dann am Samstag überrascht. Ich hatte eigentlich am Donnerstag damit gerechnet, aber naja, dann war der Tag halt futsch und gut, dann ist das eben so, ja? Was willst du machen? Gut, am Montag gab es ja dann wieder eine neue Dröhnung und leider, also zu wirklich meinem Leidwesen, ist das hier im Oberbergischen ausgerechnet an den 3 Tagen, wo ich so ganz frisch betankt war, nochmal richtig warm geworden und das schränkt mich dann schon ziemlich ein. Dann muss ich halt gut achten, dass ich mich nicht zu viel draußen aufhalte, weil meine Haut auch sehr stark auf den Sonnenschein reagiert und da das Ganze macht einfach dann müde und schlapp und das Leben ist dann was anstrengend. Und für mich ist immer das Problem, was mache ich denn dann in der Zeit? Also, weil ich einfach nicht so gut jetzt mich in die Ecke setzen kann und sagen kann, ja, dann ist das jetzt halt so. Sondern weil ich, ja, ich brauche was Sinnstiftendes dann in so einer Situation. Und so habe ich dann die 3 Tage genutzt und habe mal hier im Haus, ach, das ein oder andere Computersystem abgedatet, aufgeräumt, kleine Bastelarbeiten gemacht. Hauptsache, das war nicht anstrengend und es war drin. Das, so kann man sich dann oder kann ich mir dann helfen. Ein bisschen Musik gehört, das war auch dann natürlich schön und ja, so läuft dann die Woche dann dahin und man ist immer so zwischen was kann ich jetzt machen, also was bringt mir auch irgendwas und das andere große Thema ist immer, wie kann ich mich ernähren? Damit kann man sich schon ganz schön beschäftigen und naja, so. So habe ich dann die Zeit verbracht. Das Highlight dieser Woche war, dass ich durch einen E-Mail-Kontakt nach England wirklich nochmal auf so einen, wie sagt man das denn, auf so einen Backtrip oder, na, also mal nochmal so richtig in die 1990er Jahre mich gedanklich und nicht nur gedanklich zurückbewegt habe. Wir haben, also der Klaus, wenn ich wir sag, dann meine ich jetzt mal den Klaus und mich und meinen Papi. Wir haben ja seit den 80er Jahren eine Band am Start gehabt und als ich hab's immer gehasst, das zu hören, als Familienband sozusagen. Ne? Das wird dann immer so gesagt, aber wir haben uns eigentlich auch als mehr verstanden, als Familie, als Freunde und Geschwister und als ein cooles Team. Aber das gehört ja auch zur Familie dazu. Naja, gut. Und in den 1990er Jahren, da brannte so richtig die Hütte. Also, wir hatten ohne Ende, wir hatten richtig gut zu tun und wir haben tolle Dinge gemacht. Und da waren wir in den 90, genau 1990, waren wir eine ganze Woche mit einem Freund von uns, der ist Evangelist, der heißt Gus R., waren wir eine ganze Woche in Polen. Und das war 1990 echt ein Hit. Das war der Hammer. Und ich hab mir das ein oder andere Video daraus angeschaut in den letzten Tagen und habe gedacht, oh wow, was war das eine geile Zeit und was waren wir jung. Dann habe ich noch mal noch ein zweites Video bekommen von meinem Papi aus 1992, ein Konzert, das wir in derselben Besetzung in Essen gespielt haben, in einem Jugendcafé. Und ey, was hatten wir einen Spaß und was war das lustig? Ja, also das hat meine Woche richtig schön gemacht, diese Aktion. Ich kann zwar nichts so, hab zwar so ein bisschen hier Durchhänger, aber das war richtig cool. Und daraus ergibt sich dann so viel Interessantes. Dann schreibt man den Leuten nochmal, die schreiben zurück und freuen sich und regen dann an, komm, dann schick mir doch mal den Link zum Podcast. Ach nee, ich kann ja gar kein Deutsch, aber wäre ja schön, dich zu sehen. Und dann hat sich daraus ergeben, dass ich mal noch ein Video gemacht habe für einen der beiden Jungs, damit man mal damit, weil er einfach mal mich sehen und sprechen hören wollte und so. Ja, und das war toll. Das war richtig gut. Ja. Jo, und jetzt plätschert hier der Rest der Woche zu Ende und ich bin ja noch unsicher, wie entwickelt sich das mit mir weiter. Auch jetzt, was die Nebenwirkungen angeht, da die mich ja derzeit einfach überfallen, wann sie wollen und ich das überhaupt in keiner Weise steuern kann, sondern nur reagieren kann, muss ich es nehmen, wie es kommt. Was mich natürlich morgen echt blöde treffen würde, weil da habe ich Geburtstag. Ich werde zwar nicht feiern, weil das geht einfach nicht. Also jeder, der einigermaßen vernünftig sich informiert, der stellt fest, dass gerade auf den Familienfeiern finden gerade auch sehr viele Ansteckungen statt und das kann ich mir einfach nicht geben, das geht nicht. Und deswegen werde ich hier sehr für mich bleiben und das wird eine Veranstaltung, wenn man es mal so nennt, wo halt ja halt im Familienkreis im engsten gefeiert wird, aber mehr auch nicht, ne? Und wer jetzt sich auf den Weg macht hierhin, ich meine, ich habe ein paar Leute schon angesprochen, dass sie es besser lassen. Und wer trotzdem kommt, ja, dann muss ich halt sehen, ne? Dann werden wir uns kurz an der Tür begrüßen und dann müssen wir das klarkriegen, dass das halt einfach im Moment nicht geht auf Kaffee und Kuchen und Wurst und Bier und so. Dafür lassen wir dann nächstes Jahr krachen. Ich denke mal, da wird jeder für Verständnis haben und dann ist das dieses Jahr einfach so. Jo, der Plan für morgen ist allerdings, und das wäre eigentlich mein Geburtstagswunsch, dass es mir morgen so gut geht, dass ich mir eine Currywurst mit Pommes machen kann, die esse und vertrage. Das wäre geil. Bin ich mal sehr gespannt, ob das klappt. Ich werde euch dazu berichten. Ja, das soll es dann auch gewesen sein, jetzt hier aus dem Funkhaus Hundsheim. Ich sag wie immer ganz herzlichen Dank für all euren Zuspruch, fürs Daumendrücken, fürs Beten, fürs Schreiben und die tollen Sachen, die ihr so macht. Das freut mich so wahnsinnig und wünsche euch an dieser Stelle jetzt ein gutes Wochenende oder wann auch immer ihr das hört, einen guten Resttag noch und sag bis denne.